Ich grüße euch zu einer neuen Folge aus Ivis verrückter Welt. Und heute habe ich meinen kleinen Mann mit dabei. Hallo Marvin. Hi. Und wir wollen über das Sonnensystem sprechen. Und zwar erklärt uns Marvin heute das Sonnensystem. Aber fangen wir erstmal mit dem Universum an. Was weißt du zum Universum? Das Universum ist mit dem Urknall entstanden. Und das Universum besteht aus manchen richtig viele Galaxien. Über 1 Milliarde Galaxien kann man mit den bloßen Augen sehen. Das Universum wird auch Kosmos genannt. Das Universum hatte erstmal musste sich nach dem Urknall richtig tief abkühlen. Okay. Und jetzt hast du ja schon von den Galaxien gesprochen. Und Galaxien ist ja ein Haufen von Sternen im Weltall. Und die Sterne sind ja recht dicht beieinander, ne? Obwohl die Entfernung ja zwischen ihnen immer noch sehr groß ist. Weißt du, welche Form von Galaxien es gibt oder welche die Es häufigsten sind? gibt die häufigsten sind elliptische Galaxien. Es gibt noch Spiralgalaxien, Balkengalaxien und Irreguläre. irreguläre Galaxien. Genau. Und epileptische Galaxien sind eher kugelförmige und enthalten in der Regel ältere Sterne, deren Helligkeit nimmt von innen nach außen ab. Spiralgalaxien haben eine flache, schleimförmige Struktur mit Spiralarm, die sich um ein zentrales Verdichtungsgebiet winden. Guck mal, Balkenspiralgalaxien sind flach, spiralförmig und hat mehrere Arme. Und die irregulären. Irreguläre Galaxien haben verschiedene unregelmäßige Formen. Sie sind die kleinsten Galaxien. Genau. Und sag mal, mein Großer, was weißt du denn zu dem Sonnensystem? Im Sonnensystem gibt es zwei Zwergplaneten. Einmal Pluto, der bekannteste, und dann noch ein Asteroidenring Ceres. Das Sonnensystem hat 8 Planeten, früher waren es 9, aber Pluto war viel zu klein, also wurde er als Planet zurückgestuft und wurde ein Zwergplanet. Der einzige in dem Sonnensystem gibt es noch einen Asteroidenring, wo Asteroiden sind. Und mit nicht immer Asteroiden, nicht immer die Erde werden, wenn Asteroiden zur Erde gehen, werden sie so vom Jupiter angezogen, dass die Asteroiden eher zu ihm fliegen, statt zur Erde. Und guck mal, du hast ja Am hier. heißesten ist die Venus und am kältesten ist der Neptun. Weißt du, warum das so ist? Das mit der Venus? Nein, weil Okay. eigentlich der Merkur am nächsten ist. Aber bei Neptun, der ist ja am weitesten. Ah, stimmt. Wir haben ja hier die Sonne, ne? Und wenn die ist ja heiß. Und wenn die Sonne in ihrer bald stirbt, wird sie so groß, dass sie die ersten zwei Planeten in unserem Sonnensystem, also Merkur und Venus, verschlingt. Autsch. Okay, das Und wird dann man immer nicht. explodiert, aber passiert das in ein paar Milliarden Jahren, und dann explodiert sie, unser ganzes Sonnensystem wird zerstört. Oh nee, das wollen wir nicht. Ja, das nennt man Supernova. Supernova? Ja, weiter. Und jede Supernova ist richtig stark. Alle sind gleich stark. Aber die meisten sind da tausende Lichtjahre entfernt. Bei einer, die 400 oder 350 Lichtjahre entfernt sind, ist es nur alle Millionen Jahre zu einer. nicht so schlimm, dass es sich auf der Erde so vermehren kann, aber schon spürbar. Dann ist noch, ist die Erde der einzigste Planet mit Gas. Mit Leben. Aber er ist nicht der einzigste mit Wasser. Am Mars gibt es noch am Nord- und Südpol und noch in Taranten oder so. Gesagt, das sind, gibt es darunter noch Wasser. Und dann noch ist der Saturn, wenn man die von richtig weiter Entfernung betrachtet, sieht das so aus, als ob das ein richtiger Ring ist. Aber in Wirklichkeit besteht das Ganze nur aus eins, und zwar Steinen. Weißt du denn auch, aus was der wissenswert ist zum Komet? Ja, Komet ist ein Brocken, aus Eis und Stein. Er kommt aus dem äußeren Sonnensystem, erkennbar am hellen Schweif. Asteroid kommt aus der Region zwischen Mars und Jupiter, selten in Erdnähe. Metroid, größer als ein Staubkorn, kleiner als ein Asteroid. Das war der Metro, mein Süßer, was du ihm gesagt hast. Metro ist größer. Meteor, größer als ein Staubkorn, kleiner als ein Asteroid. Trifft er die Erde, wird er zu einem Metroid. Reste eines Meteors, der die Erdoberfläche trifft. Okay, und sag mal, weißt du noch, welcher Merksatz immer hier mit dem... Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Und was bedeutet der Merksatz? Okay, als erst mein für Merkur, Vater für Venus, erklärt für Erde, mir für Mars, jeden für Jupiter, Sonntag oder Saturn, oder Samstag für Saturn, dann unseren, mein Vater, ja, unseren für Uranus und Nachthimmel für Neptun. Und das ist doch cool. Und hier sind jetzt von allem die Sonne, größter Stern im Mittelpunkt des Sonnensystems, strahlt Licht und Wärme aus. Mond ist ein einziger Satellit unserer Erde. Er braucht 29,5 Tage, um die Erde zu umrunden. Wow. Jetzt kommen wir zu den Planeten. Merkur, Position 1. Typ Felsen. Besonderheit am kleinsten. Monde 0. Venus, Position 2. Typ Felsen. Besonderheit am heißesten. Monde 0. Erde, Position 3. Typ Felsen. Besonderheit hat Leben. Monde 1. Mars, Position 4, Typ Felsen, Besonderheit, roter Planet, Monde 2. Jupiter, Position 5, Typ Gasriese, Besonderheit, am größten, 92 Monde. Stand 2023. Saturn, Position 6, Gasriese, Besonderheit, hat Ringe. Monde 145, Stand 2023. Uranus, Position 7, Typ Gasriese, Besonderheit schräge Achse, Monde 27. Neptun, Position 8, Typ Gasriese, Besonderheit am kältesten, Monde 14. Pluto ist ein Zwergplanet, Typ Felsig. Und wenn ihr euch fragt, warum da steht, Stand 2023, dann heißt das, dass das da zuletzt nachgeforscht wurde. Okay, und jetzt haben wir noch was Wissenswertes für euch. Entfernungen werden in Lichtjahren gemessen. Ein Lichtjahr beschreibt also die Distanz, die das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt, nämlich 9,64 Billionen Kilometer. Beispiel, eine Sekunde ist gleich 300.000 Kilometer. Von der Erde bis zum Mond sind es 1,3. Was bedeutet, das bedeutet 384.000 Kilometer. Okay, und jetzt haben wir noch was Wissenswertes über den Urknall. Der Urknall ist eine wissenschaftliche Theorie. Warum? Es gibt keine eindeutigen Beweise. Doch Astronomen gehen davon aus, die Beobachtung war, dass die Sterne sich sehr langsam voneinander entfernten. Na, das hast du toll gemacht. Welcher ist denn dein Lieblingsplanet in diesem Sonnensystem? Und wenn, würde ich erst Stern sagen. Aber vom Planeten Erde und... Erde und? Eigentlich nur Erde. Okay. Erde und Mars. Das ist in Ordnung. So, dann hoffen wir, ihr konntet was davon mitnehmen. Ja. Über das Sonnensystem, ne? Mhm. Und ja, das war's von uns. Bleibt gesund und bis bald. Adios.